Die drei preußischen Armeen sind rasch schlagbereit. Die Elbarmee, die schwächste von ihnen, besetzt am 18. Juni Dresden. Die Sachsen haben unter ihrem Feldherrn, dem Kronprinzen Albert, bereits den Abmarsch nach Böhmen angetreten. Auf dem rechten Elbufer ihnen folgend, werfen die Preußen die österreichische Heeresgruppe des Generals Clam Gallas bei Hühnerwasser und stellen die Verbindung mit der 1. preußischen Armee her, die sich ungefähr doppelt so stark wie die Elbarmee unter Prinz Friedrich Karl um Görlitz gesammelt hat. Vereinigt werfen sie die Österreicher und Sachsen bei München-Grätz und am 29. Juni in hartem Kampfe bei Gitschin. Mit gesunkenen Hoffnungen müssen die Geschlagenen nach Südosten zurückmarschieren. Der frontale Ansturm der Österreicher hat im verheerenden Feuer furchtbare Verluste gekostet und nirgends Erfolg gebracht. In diesem ganzen unglücklichen Feldzuge bleibt ein Heldentum vergeblich, das Detlef von Lilienkron noch in der Rückschau mit den begeisterten Worten schildert. Den ganzen Tag mit Sack und Pack brach's nieder aus Verhau, Verhack. Zum kühnsten Sturm ein weißes Meer, des Feindes wunderbares Heer. Auch die 2. preußische Armee unter dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm, die 150.000 Mann stark um Neiße herum aufmarschiert ist, vermochte sich über Reinerz, Braunau und Liebau in heißem Kampf durch die schwierigen Engpässe des Riesengebirges den Weg nach Böhmen zu erstreiten. Die Österreicher hatten die Höhen nicht ausreichend besetzt. Sie greifen die aus den Passengen heraustretenden Preußen an, können aber ihrer nur an einem Orte und für einen Tag obsiegen. Es ist am 27. Juni, als der tüchtige Gablenz mit seinem 10. Korps das 1. Preußische bei Trautenau zurückwirft. Aber schon am nächsten Tag von der Garde bei Sohr geworfen, muss er eilig über die Elbe zurück. Auch das österreichische Korps Ramming ist bereits bei Nachod geschlagen. Tags darauf unterliegt ein anderes unter Erzherzog Leopold bei Skalitz, am 29. Juni das Korps Feste Titz bei Schweinschädel. Die preußische Garde erstürmt den Königinnenhof. Der beunruhigte Benedikt, der fast alle seine Truppen einzeln geschlagen sieht und die Überlegenheit der Preußen erkennt, fleht in der Angst seines Gewissens den Kaiser an, um jeden Preis Frieden zu schließen. Aber eben im Begriff, mit seinem Korps über die Elbe zurückzugehen, erreicht ihn ein uns nicht näher bekannter Auftrag, die Schlacht anzunehmen. Am 3. Juli bezieht er auf den Höhen westlich der Elbe bei Königgrätz hinter der Niederung von Bistrica und östlich des Dorfes Sadowa Stellung. 2 Korps hält er in Reserve gegen die Armee des preußischen Kronprinzen, die er von Nordosten her erwartet. Seine Stellung bildet ein Haken um das Dorf Sodowa. Auf den Höhen von Klum und Lipa steht seine mächtige Artillerie, 700 Kanonen. Er will den Angriff der Elbarmee und der 1. preußischen Armee auffangen und sie im Gegenstoß werfen. Im preußischen Hauptquartier nimmt man die Schlacht an und befiehlt auch der noch entfernteren Kronprinzenarmee rechtzeitig einzugreifen. Gegen den linken Flügel der Österreicher dringt seit dem frühen Morgen die Elbarmee, gegen das österreichische Zentrum die 1. preußische Armee an. Trotz verheerenden Feuers kommen sie siegreich vorwärts und behaupten sich gegen die sehr verlustreichen frontalen Gegenstöße der Angegriffenen, die in diesem Ringen nutzlos ihre Reserven verbrauchen. Um Mittag steht der Kampf und die Entscheidung hängt vom Eingreifen der Kronprinzenarmee ab. Moltke aber, der mit seinem königlichen Kriegsherrn von einem Hügel bei Sodowa aus die Schlacht leitet, ist vollkommen unbesorgt. Es wird klappen. Das Eingreifen des Kronprinzen macht sich in den ersten Nachmittagsstunden bereits bemerkbar. Um 3 Uhr erstürmen seine Truppen die Schlüsselstellung von Klum. Der Gegenstoß Benedeks scheitert. Die Höhen von Lipa und Langenhof werden erstürmt. Was noch übrig bleibt von dem Unglückstag, muss der Rettung der Armee vor dem verheerenden Flankenstoß des Kronprinzen gelten. Der unglückliche Benedek wirft sich an der Spitze seiner Reiterei den heranbrausenden preußischen Schwadronen entgegen. Aber er kann das Schicksal des Tages ebenso wenig retten, wie er den heiß ersehnten Tod auf dem Schlachtfelde findet. Die österreichische Armee wäre trotz des aufopfernden Heldenmutes ihrer Artillerie der Vernichtung nicht entgangen, wenn die preußischen Unterführer Moltkes Befehlen ganze Folge geleistet hätten. So können sich die Besiegten über die Elbe und dann unter die Mauern von Olmütz retten. Vorbildlich haben sich die Sachsen geschlagen. Bei Königgrätz, es ist die größte Schlacht des Jahrhunderts, standen 215.000 Österreicher und Sachsen 221.000 Preußen gegenüber. Der Feldzug gegen Preußen ist verloren. Auf die Unglücksnachricht hat Kaiser Franz Josef unter Anruf der Vermittlung Napoleons diesem telegrafisch Venetien abgetreten. Der größte Teil der österreichischen Südarmee wird nach dem Norden gehen. Erzherzog Albrecht erhält das Oberkommando über alle kaiserlichen Truppen. Aber die preußischen Heere setzen sich mit reißender Geschwindigkeit gegen Wien in Bewegung. Bald ist fast ganz Mähren von ihnen besetzt und die um Olmütz stehenden Österreicher haben ihre Eisenbahnlinien für den Rückzug bereits verloren. Napoleon kann mit seinen Bemühungen um eine europäische Konferenz infolge der Ablehnung Englands und Russlands, aber auch Italiens, keinen Erfolg finden. Die Preußen indessen besetzen Lundenburg und überschreiten die March. Bald stehen Abteilungen der Elbarmee bei Stockerau, der 1. Armee bei Gensandorf. Verlockend winkt der Einzug in Wien. Aber schon wird ein bei Blumenau in der Nähe von Pressburg geführtes Gefecht durch die Nachricht von der abgeschlossenen Waffenruhe abgebrochen. Zu Nikolsburg in Mähren kam es zur Einigung. Bismarck wünscht zum Schutz gegen die Interventionsgelüste Napoleons einen raschen Abschluss, aber nur mit größter Mühe kann er in weisheitsvoller Mäßigung seinen König zum Verzicht auf Gebietsabtretungen bewegen. Österreich scheidet aus dem Deutschen Bunde aus und erkennt die Veränderungen an, die Preußen in Norddeutschland vornehmen wird. Doch bleibt auf Verlangen Kaiser Franz Josefs die Selbstständigkeit Sachsens erhalten. Der Kaiser stimmt der Auflösung des Deutschen Bundes und der Gründung eines Nord- und eines Südbundes zu. Preußen erhält die beiden Elbherzogtümer, doch sollen für Dänemark optierende Bezirke Nordschleswigs diesem zurückgegeben werden. Österreich zahlt 20 Millionen Taler Kriegsentschädigung. So kommt am 26. Juli der Vorfriede zustande, endlich am 23. August zu Prag der endgültige Friede.